Dear listeners, this story is based on a true comic. I'm supposed to talk about a boring customer in a record shop, trying to explain the track he's looking for. Nobody knows how it ends. Welcome to the fabulous world of Comitronic music. From the radio with a broken LFO. I need it for my stereo. The noises of the radio. Snow in my stereo. On the radio with a broken LFO. I need it for my stereo. The noises of the radio. FM waves, you know. Snow in my stereo. Dial with your hand till you find the shortwave band. Till you find the shortwave band. Morality of the story. Your record friend free. Don't walk over the shore. Respect your record store. Respect your record store. Thank you. Elite. Ich sag, ich nehm das Staffel ist erst wenige Wochen alt. Hinzukommt. Ja. Und für so einen Scheiß bezahlt man auch noch Gebühren. Mark II E-Business-Dienst. Bitte und hielt die Jaguar in Schau mal weg hier. Und General Electric. Stündchen oder so. Hm? Oh, nee. Bleib ich doch wieder länger weg. Weiß gar nicht, welcher DJ heute im Stammheim auflädt. Fichten, Leimholz hergenommen. Prämiert. Jetzt mal eine Stunde, um zu gucken. Apfelsaft, Wodka-Apfelsaft vielleicht. Ein großes Kompliment. Na, das hier geht ja überhaupt nicht mehr. Oh. Ich finde, genug der Tischsitten. Und jetzt noch Fliege. Hier wird auch für den Overcast Skies over the whole of Pink Sapphires, oh Gott. Scheiße, ich halte es nicht mehr aus. Weg hier. So don't sleep on the sofa. Oh, du sagst es, Baby. Das war mein Codewort. To introduce me. My name is Inconsequence, and I'm the leader for this trip tonight. Stop looking around, my friend. You cannot see me. I'm hidden in your mind. And I was all time there. So let yourself go. Now. Are you ready? Killer. I'm gonna go get some more. We'll be right back. to what I've got to do. Thank you. We'll be right back. Thank you. Bruder, Schwester, eines Tages sind wir frei vom Chaos, Irrsinn und dem Ganzen einerlei. Wie auch immer dir geschieht, es gibt einen, der dich sieht. Das bist du, du allein, und nur du kannst dich befreien. Jeder Tag scheint dir grau, und du denkst, du weißt genau. Doch ganz tief in dir drin steckt der Hauptgewinn. Wie auch immer dir geschieht,